Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Wir sind eine Welt. Der blaue Planet ist unsere Heimat. Besonders deutlich wird das anhand von Problemen, die nicht von einzelnen Staaten gelöst werden können, sondern nur global. Klimawandel, Krieg, Flucht, Armut. Diese Dinge gemeinsam anzugehen, dafür setzen sich die Weltbürger ein. Eine Bewegung, die es schon lange gibt, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Albert Einstein hatte einen, Jean-Paul Sartre und Albert Camus ebenfalls. Und nicht zu vergessen, der Dalai Lama, Barack Obama und Edward Snowden. Sie alle besaßen oder besitzen einen ganz besonderen Pass, den Weltbürgerpass. Äußerlich gleicht er einem offiziellen Reisepass. Fester, dunkelblauer Umschlag, darauf in Gold ein Globus samt der Aufschrift Weltpass in 7 Sprachen. Wikipedia führt ihn als Fantasiedokument. Herstellung und Besitz sind zwar erlaubt, er zählt aber nicht als gültiges Ausweispapier. Nichtsdestotrotz haben Dutzende Länder den Pass schon einmal akzeptiert und mit ihren Visastempeln versehen. Entscheidend ist jedoch nicht der praktische Nutzen. Vielmehr besitzt der Weltbürgerpass einen hohen Symbolwert. Sein politisches Statement: Der Weltpass stellt das unveräußerliche Menschenrecht auf Reisefreiheit auf dem Planeten Erde dar. Es beruht daher auf der fundamentalen Einheit der menschlichen Gemeinschaft. So heißt es auf der Website der World Service Authority, der Organisation, bei der man den Pass zum Preis von rund 100 US-Dollar beantragen kann. Mehr als 1 Million Menschen weltweit haben das schon getan. Sie weisen sich damit als Anhänger der Weltbürgeridee aus. Ihre Heimat, der Planet Erde. Ihre Familie, die Menschheit. Ihr Ziel, die Weltregierung. Paris, 1948. Europa liegt in Trümmern. Da richtet sich die Weltaufmerksamkeit auf einen bis dahin völlig unbekannten Mann, den Amerikaner Gary Davis. Er ist 26 Jahre alt, von Beruf Schauspieler. Im Krieg hatte er als Bomberpilot Angriffe auf deutsche Städte geflogen. Die Vorstellung, dass auch künftig wieder Menschen einander in Kriegen abschlachten könnten, findet er unerträglich. In Paris tagt damals die Vollversammlung der Vereinten Nationen. Davis hat als Zuschauer auf der Publikumstribüne Platz genommen. Mitten in der Tagung schwingt er sich über die Balustrade, rennt auf die Bühne und ergreift das Mikrofon. Und ich sagte, ich bin Ihr erster Bürger. Und die UNO sagte, wir haben keine Bürger, wir haben nur Staaten. Ich entgegnete, doch, ich bin Ihr erster Bürger, weil ich ein Weltbürger bin. Und das ist internationales Territorium. Das ging um die Welt. 7 Tage lang beherrschte ich die Schlagzeilen. Ein amerikanischer Journalist schreibt damals: Ein Star wurde geboren. Mit seiner Bomberjacke aus Leder wurde Gary ein Held und schlagartig berühmt. Berühmt als selbsternannter erster Weltbürger. Zwar spotten etliche Kommentatoren über ihn als frustrierten Veteranen und weltfremden Naivling, doch bei vielen kriegsmüden Menschen trifft Gary Davis einen Nerv mit seiner Vorstellung von einer Gemeinschaft aller Erdenbewohner. Sie teilen seine Überzeugung, dass in den Nationalstaaten die Wurzel des Krieges stecke. Nur ein Weltbürgerrecht könne die Menschheit vor weiteren Kriegen bewahren. Der einzelne Bürger soll künftig in erster Linie Weltbürger sein und eben nicht Angehöriger einer bestimmten Nation. Die UNO dagegen, kritisiert Davis, diene nur dazu, nationalstaatliche Egoismen abzugleichen. An der grundsätzlichen Konkurrenz der Staaten rüttle sie jedoch nicht. In den Tagen nach seiner Rede erreichen Davis Tausende von zustimmenden Briefen aus aller Welt. Die Pariser beschenken ihn mit Brot, Wein und Käse. Und einen Monat später ist es soweit. Das internationale Weltbürgerregister in Paris, auf die Beine gestellt von Davis und seinen Mitstreitern, stellt Zehntausenden Kriegsflüchtlingen aus ganz Europa Weltbürgerausweise aus. Gary Davis' ehrgeiziges Ziel? In nur 10 Jahren möchte er einen Weltbund schaffen, eine Organisation, die für die Rechte und den Schutz aller Menschen der Erde eintritt. Sollte das gelingen, wäre dies in seinen Augen die größte friedliche Revolution in der Geschichte der Menschheit. Damit greift Davis eine Idee auf, die schon Albert Einstein umtrieb. Nach den verheerenden Atombombenabwürfen von Hiroshima und Nagasaki setzte er sich für die Ächtung von Atomwaffen ein. Um ein Wettrüsten der Großmächte zu verhindern, plädiert Einstein für eine übernationale Weltregierung. Solange es souveräne Nationen gibt, die eine große Macht besitzen, ist Krieg unvermeidlich. Es gibt keine Erlösung für die Zivilisation oder gar die menschliche Rasse, außer der Schaffung einer Weltregierung. Nun wurden die Vereinten Nationen 1945 ebenfalls mit dem Ziel geschaffen, den Weltfrieden zu sichern und das Völkerrecht sowie den Schutz der Menschenrechte zu wahren. Allerdings sind die UN-Mitgliedstaaten nach wie vor von ihren nationalen Regierungen entsandt und ihnen verpflichtet. Ein Manko, das schon Einstein bemängelte. Die Vereinten Nationen sind eine äußerst wichtige und nützliche Institution. Vorausgesetzt, die Völker und Regierungen der Welt erkennen, dass es sich nur um ein Übergangssystem für das endgültige Ziel handelt, nämlich die Errichtung einer supranationalen Behörde mit ausreichenden legislativen und exekutiven Befugnissen zur Wahrung des Friedens. Eine Weltregierung bestimmt von der Gemeinschaft der Weltbürger. Eine Utopie weltfremder Träumer? Mitnichten. Die zugrunde liegende Vorstellung von der Gleichheit aller Menschen wurzelt tief in der Kulturgeschichte. Schon die stoische Philosophie entwickelte um 300 vor Christus den Gedanken von der Verbundenheit der Menschen, gleich welcher Region, egal welchen Standes. Ihre Überzeugung? Alle Menschen sind gleich Kraft ihrer naturgegebenen Vernunft. Dass die Menschen auf ein Urpaar wie Adam und Eva zurückgehen und damit Geschwister und prinzipiell gleichberechtigt sind, legen zudem viele religiöse Schöpfungsmythen nahe. Eine politische Dimension erhielt die Idee des Weltbürgertums mit der Französischen Revolution. Brüderlichkeit, der dritte Teil ihrer Losung Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, verstanden die Revolutionäre als Aufruf zur grenzüberschreitenden Verbrüderung, so Markus Lanke, Professor für politische Theorie an der Universität Augsburg. Alle, die den revolutionären Geist haben, sind einander näher verbunden als Leute, die in der traditionellen Gesellschaft im gleichen Land oder am gleichen Ort leben. Insofern ist es politisch gesehen ein revolutionärer Anspruch, der allerdings von Frankreich nicht verwirklicht wurde. Das hat sich dann eher als ein offensives Imperium dargestellt. Die Idee ist aber geblieben und ist immer wieder aufgetaucht, wenn es um beispielsweise Fragen des Krieges geht. Das, was wir heute das humanitäre Kriegsrecht nennen, also beispielsweise die Gründung des Roten Kreuzes Mitte des 19. Jahrhunderts. Und in diesem Geiste entstand dann immer stärker auch die Idee eines Weltbürgertums, das sozusagen quer zu den nationalstaatlichen Grenzen sich entwickelt, in einzelnen Segmenten der Politik oder einzelnen Bereichen der Gesellschaft tätig wird, bis heute. Als geistiger Vater des modernen Weltbürgertums gilt Immanuel Kant. Er hat den Ausdruck Weltbürgerrecht eingeführt, und zwar in seiner Schrift Zum ewigen Frieden, die unter dem Eindruck der Französischen Revolution entstand. Darin skizziert er, wie die Menschen in seinen Augen dauerhaften Frieden oder zumindest die Annäherung daran erreichen können. Die Umwälzungen in Frankreich waren für Kant ein entscheidender Meilenstein. Erstmals in der Geschichte hatte sich ein Volk eine freiheitliche Verfassung gegeben, die auf den Grundsätzen der Menschenrechte beruhte, ohne einen vorangegangenen Krieg. In seiner Schrift zeigt sich Kant als nicht weniger radikal im Denken, als es Robespierre, Danton oder Marat in ihren Taten waren. So fordert er die Abschaffung der stehenden Heere. Denn sie bedrohen andere Staaten unaufhörlich mit Krieg, durch die Bereitschaft, immer dazu gerüstet zu erscheinen. Reizen diese an, sich einander in Menge der Gerüsteten, die keine Grenzen kennt, zu übertreffen. Und indem durch die darauf verwandten Kosten der Friede endlich noch drückender wird als ein kurzer Krieg, so sind sie selbst Ursache von Angriffskriegen, um diese Last loszuwerden. Damit benennt Kant eindringlich die Gefahr des Wettrüstens. Seine Forderung ist angesichts der weltweit stark ansteigenden Rüstungsausgaben hochaktuell. Voraussetzung für den Frieden ist nach Kant ein Völkerbund souveräner Staaten mit republikanischen Verfassungen. Nur in Republiken, die auf Freiheit, Gleichheit und Gewaltenteilung beruhen, können Staatsbürger von Rechts wegen über Krieg und Frieden mitbestimmen. Schließlich nennt Kant das Weltbürgerrecht als eine wesentliche Bedingung für das friedliche Miteinander der Menschen und Völker. Da es nun mit der unter den Völkern der Erde einmal durchgängig überhand genommenen Gemeinschaft so weit gekommen ist, dass die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird, so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine fantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine notwendige Ergänzung des ungeschriebenen Kodex, sowohl des Staats- als Völkerrechts zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt und so zum ewigen Frieden. Das Weltbürgerrecht ergänzt das Recht der Einzelstaaten und das Völkerrecht. Es ermöglicht den Bürgern verschiedener Staaten die freie Begegnung, garantiert ihnen im fremden Land ein Besuchsrecht. Nur die Achtung des Weltbürgerrechts kann den ewigen Frieden sichern. Davon ist Kant überzeugt. Und in seiner Nachfolge sind es auch die Anhänger des Weltbürgertums. Kants Vorstellung, dass die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird, ist heute gültiger denn je. Krieg und Vertreibung, Hunger und Armut in einem Teil der Welt wirken sich unmittelbar in anderen Teilen der Welt aus. Dank Internet sind sie für jedermann sichtbar und als Flüchtlingsbewegungen mit all ihren Verwerfungen auch spürbar. Aus der globalen Vernetzung leitet das weltbürgerliche Denken eine globale Verantwortung ab. Weltbürger sein heißt eben nicht, sich unverbindlich und genüsslich überall auf der Welt zu Hause zu fühlen, sondern an einer weltweiten Partnerschaft der Menschen zu arbeiten. Weltbürgerin oder Weltbürger sein bedeutet in unserem Sinne, Verantwortung für das Leben auf der ganzen Erde zu übernehmen. Diese Verantwortung umfasst die Achtung vor dem menschlichen Leben ebenso wie den respektvollen und sorgsamen Umgang mit der Natur. So schreibt es die Association of World Citizens, die Vereinigung von Weltbürgern und Weltbürgerinnen, in Deutschland auf ihrer Website. Ihr Vorsitzender ist Till Bastian, Arzt, Publizist und seit Jahrzehnten aktiv in der deutschen Friedensbewegung. Mit den Internationalen Ärzten für die Verhütung des Atomkrieges, deren Geschäftsführer er war, hat er 1985 den Friedensnobelpreis bekommen. Heute engagiert sich Till Bastian für die Weltbürgerbewegung, die ebenfalls in der pazifistischen Tradition steht. Das, was dem Weltbürgerrecht am stärksten entgegensteht, ist die Kriegsgefahr oder die tatsächlichen Kriege, die geführt werden. Die sind natürlich eine Dauergefährdung der Menschenrechte, aber auch der Krieg gegen die Natur, den wir führen und die reichen Länder ganz besonders, der bedroht natürlich nachhaltig auch die Freiheitsrechte und die Menschenwürde und das Weltbürgerrecht. Das Ziel der Weltbürger: Die Menschen müssen ihre Verantwortung für die friedliche und faire Gestaltung der Welt zurückholen, die sie bis jetzt weitgehend den Staaten überlassen hatten. Sie setzen also auf ein Weltbürgertum von unten. Und das heißt auch, neben und jenseits der Regierungen, ja notfalls auch gegen die Regierungen. Denn die Staaten werden ihrer Fürsorgepflicht nicht gerecht. Das zeigt nicht nur die große Zahl von Kriegen, sondern auch die weltweit fortschreitende Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen, die den Fortbestand der Menschheit bedroht. Weil natürlich handfeste Interessen dagegen verstoßen. Lenin war es, der mal gesagt hat, auch die Grundsätze der Geometrie würden bestritten werden, wenn sie gegen Geschäftsinteressen verstoßen. Und so ist das in dieser Frage auch. Ziel der Weltbürgerbewegung ist die Entwicklung eines weltbürgerlichen Bewusstseins. Das bedeutet, nicht dem Heimatland, den Landsleuten sind wir verpflichtet, sondern zuvorderst der Menschheit. Dem zugrunde liegt das Prinzip Verantwortung als ethische Richtschnur. Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens. So lautet der sogenannte ökologische Imperativ, den der Philosoph Hans Jonas 1979 in seinem Werk »Das Prinzip Verantwortung« formulierte. Diese Maxime mahnt jeden Einzelnen und die Staaten beispielsweise zum sorgsamen Umgang mit endlichen Ressourcen. Damit eben nicht wie bisher die Wohlhabenden auf Kosten der Armen sowie die Industriestaaten auf Kosten der Entwicklungs- und Schwellenländer leben und alle zusammen auf Kosten künftiger Generationen. Unser Wirtschaftssystem beruht auf der Ungleichheit, auch schon der Menschen in unserem eigenen Land, noch stärker auf der weltweiten Ungleichheit. Da muss sich sicher viel ändern. Auf politischer Ebene entsprechen dem ökologischen Imperativ die Prinzipien der Nachhaltigkeit und Vorsorge. Die Grundsätze der Weltbürgerbewegung orientieren sich an Kants kategorischem Imperativ und sind so einleuchtend und einfach wie schwer durchzusetzen. Jeder Mensch hat ein unveräußerliches Recht auf Leben, über das kein anderer Mensch, keine Gruppe und kein Staat verfügen darf. Nirgendwo auf der Welt dürfen Menschen zu namenlosen, wertlosen Massen herabgewürdigt werden, über deren Leben und Lebensqualität andere bestimmen. Kriege dürfen nicht sein. Es gibt keinen Grund und keine Rechtfertigung dafür, irgendeinen Krieg irgendwo zu führen. Bis heute werden die Einhaltung der Menschenrechte und das Friedensgebot der UN-Charta allerdings fortwährend von nationalstaatlicher Machtpolitik und von den Geschäftsinteressen von Konzerneigentümern konterkariert. Mit der Gründung der UNO wurde zwar eine übernationale Institution zur Lösung von Konflikten geschaffen, doch am Ziel ihrer Wünsche sehen sich die Verfechter des Weltbürgertums noch lange nicht. Selbst die UNO konnte die mehr als 200 kriegerischen Auseinandersetzungen seit 1945 mit Millionen von Toten nicht verhindern. Als bislang allerdings nur theoretische Alternative gilt eine Art Weltparlament, so Markus Lanke, Professor für politische Theorie an der Universität Augsburg. Eine Art Gesamtvertretung der Menschheit, insgesamt unmittelbar gewählt von der Menschheit. Und dann könnte man ja auch nochmal fragen, müssten dann die Wahlbezirke sich wiederum nach den nationalstaatlichen Grenzen orientieren oder könnten die nicht auch von vornherein grenzüberschreitend sein, um da auch ein Bewusstsein zu schaffen, dass es hier nicht nur um die Vertretung nationalstaatlicher Interessen geht, sondern eigentlich von den Menschen selbst. Während sich solche Erwägungen bisher nur auf Gedankenspiele beschränkten, ist eine der wichtigsten weltbürgerlichen Grundideen inzwischen allgemein akzeptiert, so Markus Lanke. Die Vorstellung, dass die Rechte nicht von einzelnen politischen Ordnungen gewährt werden, sondern gleichsam von Natur aus dem Menschen mitgegeben sind und das eine Frage der Anerkennung ist. Und diese Idee der Menschenrechte ist ja schon sehr weit fortgeschritten und wird auch von sehr vielen Staaten praktiziert. Insofern sind die meisten Philosophen, die meisten Völkerrechtler, die sich über diese Idee der Menschenrechte definieren, wahrscheinlich in ihrem eigenen Selbstverständnis auch Weltbürger. Angesichts sich verschärfender Menschheitsprobleme wie der Klimaerwärmung, der Umweltzerstörung, den zunehmenden Kriegen um Rohstoffe, der weltweiten Armut, Unterentwicklung und Unterdrückung sowie der Flüchtlingsbewegungen, steigt der globale Druck zu handeln von Jahr zu Jahr. Darin sieht der Politikwissenschaftler Markus Lanke auch eine Chance für die Menschheit, wenn auch vielleicht die letzte. Ich glaube, je größer der Problemdruck ist, Stichwort Klimawandel, den kein einzelnes, auch das mächtigste Land der Erde alleine nicht wird bewältigen können, weil die Probleme eben nicht an den staatlichen Grenzen Halt machen, desto größer wird die Bereitschaft sein, zu kooperieren. Aber ohne eine freiwillige Bereitschaft, glaube ich, wird das nicht gehen. Also insofern ist es ein Lernprozess, von dem wir, glaube ich, gegenwärtig leider sagen müssen, dass er länger dauert, als man vielleicht vor 10 Jahren noch gehofft hat. Also wir denken jetzt wahrscheinlich eher in Maßstab von Generationen. Um die im Wortsinne grenzenlosen Probleme der Menschheit in den Griff zu bekommen, davon sind auch die Verfechter des Weltbürgertums überzeugt, brauche es dringend eine weltweite Friedens- und Rechtsordnung. Noch gelten die Prinzipien von Recht, Menschenrechten und Demokratie vor allem binnenstaatlich. Um ihnen aber weltweit für alle Menschen, egal wo sie leben, Geltung zu verschaffen, bedarf es wirksamer globaler Vereinbarungen, die nicht von nationalen Interessen unterlaufen werden können. Till Bastian, Vorsitzender der Vereinigung von Weltbürgern und Weltbürgerinnen. Amerika entzieht sich dem, China entzieht sich dem, viele Großmächte, aber das muss ja nicht so weitergehen. Immerhin haben die Vereinten Nationen im Jahr 2017 den Vertrag zum Verbot aller Atomwaffen mit großer Mehrheit beschlossen und dann viele Staaten ihn auch schon ratifiziert. Da muss es natürlich einfach mehr öffentlichen Druck geben. Öffentlichen Druck wünscht sich Till Bastian auch hier in Deutschland. Denn anders als 122 andere von insgesamt 193 Staaten hat Deutschland den historischen Vertrag zum Verbot von Atomwaffen bislang nicht unterzeichnet. Weltbürger wie Till Bastian sehen aber nicht nur schwarz. Auf vielen Gebieten gelingt schließlich die übernationale Zusammenarbeit im Sinne einer globalen Gemeinschaft schon ganz gut. In Till Bastians Augen leisten die Vereinten Nationen hervorragende Arbeit bei der Bekämpfung von Epidemien oder bei der Koordination der Katastrophenhilfe. Und der Katalog der Menschenrechte wird stetig erweitert. Zum Beispiel erst 2010 um das Recht auf sauberes Trinkwasser. Nur das nützt ja nichts, solange ich nicht die Möglichkeit habe, dafür zu sorgen, zum Beispiel auf dem Klageweg, dass ich wirklich mit sauberem Wasser versorgt werde. Dann ist es ein abstraktes Recht, dessen Verwirklichung ich nicht einfordern kann. Und so geht es Millionen Menschen auf diesem Planeten. Um grundlegende Menschenrechte einklagen zu können, bedarf es neuartiger Institutionen unter dem Dach der Vereinten Nationen. Das fordert die Weltbürgerbewegung. Bislang haben vor allem internationale Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace, Amnesty International oder Medico International einen kosmopolitischen Anspruch. Sie arbeiten daran, Menschenrechten globale Geltung zu verschaffen. Weltweit sind also viele Millionen Menschen weltbürgerlich aktiv, geeint in vielen großen Zielen. Die meisten von ihnen übrigens ganz ohne Weltbürgerpass. Da gibt es schon die Möglichkeiten, etwas zu verändern. Man muss es nur tun. Und die, die was ändern werden, wenn sie wollen, das sind die sogenannten kleinen Leute. Ohne kleine Leute keine großen Kriege und ohne kleine Leute auch keine großen Veränderungen. Das Weltbürgertum. Susanne Hofmann berichtete über eine Bewegung, die sich für ein friedliches, globales Zusammenleben einsetzt. Gesprochen haben Irina Wanka, Stefan Wilkening, Johannes Hitzelberger und Christian Schuler. Ton und Technik Peter Urban. Regie führte Christiane Klenz. Redaktion Iska Schregelmann.